alles klar, Dad. Entspann dich. Die Bahn ist ein Kanonenrohr. Sieh einfach durch. Hab keine Angst vor dem Schuss. Lass einfach alles los. Warte. Warte. Angola von Paul Herzberg. Aus dem Englischen von Mariana Lecki. Regie Burkhard Ax. Meine Damen und Herren, was für ein Tag es ist. Brüllend heiß an diesem 1. Mai 1981. Das Stadion bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und er ist wieder da. Unser einziger weißer Hoffnungsschimmer. Viel zu lange ist er weg gewesen. Josh Gilmore, da kommt er. Frisch aus der Army, zurück von der Front. Schnell wie ein Schuss. Aber wird er den Rekord brechen können? Wird Gilmore unter 10 Sekunden laufen? Auf die Plätze! Fertig! Und da geht es los? Was zum Teufel ist das? Los, Josh! Lauf! Josh Gilmore ist immer noch auf Startposition. Das Rennen ist vorbei. Wie festgefroren an den Blöcken. Er starrt. Sein Vater stürzt auf ihn zu. Und jetzt rennt er. Josh Gilmore schießt die Bahn entlang. Durch die Zielgerade. Vorbei an den anderen Läufern. Er rennt. Er rennt aus dem Stadion. Weiß wie ein Leichentuch. Er rennt aus dem Stadion. Josh und ich, wir sind uns vertraut, von Anfang an. Zusammen sind wir ein seltsamer Riese, der sich still durch den Busch bewegt. Ein Schwarzer hockt auf seinem weißen Pferd. Unglaublich, dass wir uns gerade erst kennengelernt hatten. In Angola, im Busch, in einer Hütte. Meine Männer um mich herum, es ist Nacht, eine kalte Nacht. Ich schlafe. Dann wache ich auf. Ein Geschoss bohrt sich in meine Hüfte. Es zerfetzt meine Eingeweide und reißt mir einen Hoden ab. Die Männer brüllen los. Meine Haut öffnet sich wie eine Blüte, gibt den Blick frei auf meine Knochen. Plötzlich sind alle still, stehen da wie gelähmt. Als ich zur Besinnung komme, weiß ich, das Wort Schmerz hat eine neue Bedeutung. Von jetzt an und für immer. Die Granate hat eine Coca-Cola-Werbung erwischt, die an unserer Hütte angebracht war. Durch das Loch in der Wand sehe ich Kinder draußen, im Staub. Dann erscheinen meine, nun ja, Retter. Ein Bataillon weißer Soldaten. Mit einem Verrückten an der Spitze. Bringt sie um! Bringt sie alle um! Niemand erreicht den Busch lebendig. Töte alle, die laufen, foltere die, die stehen bleiben. Das ist seine Devise. An diesem Tag macht er fette Beute. Er erwischt einen ANC-Aktivisten im Aufklärungseinsatz, frisch aus London. Mich. Lass keinen hier rauskommen! Josh, bemerke ich zum ersten Mal, als sein Vorgesetzter ihm befiehlt, mir die Kleider vom Leib zu schneiden. Was keine besonders dankbare Aufgabe ist. Von den Knien bis zum Hals bin ich verkrustet mit Blut. Josh ackert 3 Stunden lang. Er schrubbt und kratzt an mir herum, schält mir die Blutkruste ab. Wir reden kein Wort miteinander. Und nicht ein einziges Mal sieht er mir in die Augen. Aber ich beobachte die seinen. Ein tiefes Blau, gesprenkelte Pupillen. Joshs Augen haften an meinem ledierten Körper, bis er fertig ist. Dann grinst er mich an, dreht sich zu seinem Vorgesetzten um und kotzt ihm auf die Stiefel. Es ist gefährlich, diesem Mann in die Augen zu sehen. Ihn anzulächeln hieße, den Tod herauszufordern. Ich lache. Ich fange einfach an zu lachen. Und in all diesem Wahnsinn sind Josh und ich plötzlich miteinander verbunden. Plötzlich sind wir uns vertraut. Ich erwache auf seinem Rücken. Es ist Nacht, wir kämpfen uns durch den Busch. Ich bitte Gott um Schlaf. Vergeblich. Zum Glück ist wenigstens meine Wunde sauber. Aber so unendlich viel Blut. Mein Körper ist von oben bis unten in sattes Rot getaucht. Da gibt es gar nichts, Freunde. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Ich bin tot. Und trotzdem gefesselt an diesen Augen. Da gibt es gar nichts. Ich muss hier bleiben. Denn hier ist der Ort, an dem etwas versäumt, an dem etwas vergessen wurde. Hier, das ist das Zwischenreich. Und hier bin ich, gefesselt an die Zeit. Und ich warte. Auf einen Bus zu warten ist schon keine leichte Übung, aber das hier, das ist was ganz anderes. 20 Jahre lang als gequälte Seele herumzugeistern, 20 Jahre ohne auch nur einmal die Kleider zu wechseln, hier bin ich und warte. Ich hoffe auf Gerechtigkeit. Ich warte schlicht und einfach auf Erlösung. Und ich warte auf den Läufer. Eigentlich warte ich nur auf die Rückkehr des Läufers. Mr. Gilmore, der Wahrheitskommission ist bekannt, dass der Tod Ihres Vaters Sie nach Südafrika zurückgeführt hat. In Anbetracht Ihrer Vergangenheit als erfolgreicher Sportler und Ihrer 20 Jahre währenden Abwesenheit hat dieser Fall einiges Aufsehen und die Neugier der Medien erregt. Lassen Sie sich von den Presseleuten nicht irritieren. Sie haben sich entschlossen, hier und heute über die Ereignisse während Ihres Dienstes an der Grenze im Jahre 1980 zu sprechen. Kurz nach der Invasion Angolas durch südafrikanische Truppen. Es gibt in diesem Fall einen weiteren Beteiligten. Ihren damaligen Vorgesetzten, Officer Francis Lowe, genannt Papa Lowe. Er hat sich allerdings geweigert, dieser Anhörung beizuwohnen. Eine gerichtliche Vorladung kann nur aufgrund Ihrer Aussage erfolgen. Lowe hat uns gebeten, Ihnen diesen Brief auszuhändigen. Ich bitte Sie, laut vorzulesen. Hallo Soldat. Lange nichts voneinander gehört. Bitte lesen Sie laut vor. Hallo Soldat. Lange nichts voneinander gehört. Ich bin nicht gerade das, was man eine treue Seele nennt. 20 Jahre ist das jetzt her. Du und ich in der Armee. Wir beide. Wir haben eine kleine Reise unternommen. Ferien in Angola. Amnestie? Was sagt denn? Ich bin Soldat. Besser, ich war Soldat. Ich habe getan, was ich tun musste. Und was ich jetzt will, ist Folgendes. Ich will, dass du dir das alles nochmal gründlich überlegst mit dieser alten Geschichte, die du erzählen willst. Wir haben alle unsere Geheimnisse, nicht wahr? Die Armee. Das war einmal. Es ist lange her. Das vorige Jahrtausend ist Geschichte. Und als Jesus Christus seinen 2000. Geburtstag feierte, bin ich 51 geworden. Ich habe viel erlebt und es ist gut so. Wenn man nicht im Herzen gefühlt hat, was Schmerz bedeutet, ist man kein Mann. Die Vergangenheit, bewahre sie, Josh. Wenn ich mal dran denke, sehe ich zwei Männer, die ein Abenteuer bestanden haben. Mehr nicht. Ich sehe Geschichte. Das ist es nämlich, alles, was damals passiert ist. Geschichte. Und da, Soldat, soll's auch bleiben. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Mr. Gilmore? Ja, selbstverständlich. Wir können jederzeit die Kameras ausschalten Nein. lassen. Was ich jetzt tun werde, das habe ich schon mal getan. Ich habe die Wahrheit gesagt. Meinem Vater. Im Stadion. Vor dem Lauf. Nach Angola. Kurz vor dem Startschuss habe ich ihm die Wahrheit gesagt. Er hat mich geschlagen. So war er eben. Ich bin gelaufen. Diese ganze Zeit über bin ich gelaufen. Nicht weggelaufen, nein, aber immerhin. Ohne anzuhalten. Jetzt bleibe ich stehen. Jetzt rede ich. Mr. Gilmore, sprechen Sie bitte zu uns. Ich würde lieber zu der Dame dort hinten sprechen. Vor 20 Jahren habe ich einen Mann getroffen. Ich habe ihn nur wenige Tage lang gekannt. Aber in diesen paar Tagen habe ich alles gelernt, was ich über das Leben wissen muss. Über mein Leben. Und um mich herum war nichts als der Tod. Der Name dieses Mannes war George. George Hosanna. Ihr Vater. Von ein paar Dingen haben Sie wahrscheinlich gehört. Von abgehackten Hodensäcken, die gegerbt und über die Schaltknüppel in den Jeeps gezogen wurden. Von abgeschnittenen Ohren in Alkohol eingelegt. Oder von schreienden Babys, die man ins Feuer geschmissen hat. Von manchen Dingen aber wissen Sie gar nichts. Wir sind über die Grenze gegangen. Wir haben einen Mann festgenommen und wir hatten Glück. Es war ein hochrangiger ANC-Aktivist im Aufklärungseinsatz. Als wir ihn fanden, hatte er einen zerschossenen Oberschenkel und sein linker Hoden klebte irgendwo an der Wand. Dieser Mann war George. Sie müssen wissen, mein Vorgesetzter, Papa Lo, er hat mich gehasst. Ich habe von Anfang an seinen geballten Hass auf mich gezogen. Warum, das weiß ich nicht. Papa Lo befahl mir, George auf meinem Rücken durch den Busch zu schleppen. Ich war Sindbad und George war der alte Mann auf meinem Rücken. Und in diesen Tagen im Busch, als George auf meinem Rücken saß, da habe ich ihn kennengelernt. So wie ich nie wieder irgendeinen Menschen kennenlernen werde. Er sprach sehr leise. Er flüsterte mir zu, immer wieder, Tage und Nächte lang. Als habe er gewusst, dass ich das alles hören musste, als ob er mich kennen würde, als ob wir eine Person wären. Mein Vorgesetzter sah, was sich da abspielte. Er sah, dass George mich verwandelte. Zwischen George und mir entstand etwas Unglaubliches. Und Lo sah, dass das, was da entstand, das Ergebnis seiner Grausamkeit war. Also änderte er seine Strategie. Jeden Moment werde ich in Lusaka landen. Meine Aufgabe dort ist folgende. Ich werde in den kürzlich errichteten Camps in Angola Politik unterrichten und gleichzeitig nach Wegen suchen, in Richtung Süden vorzudringen. Man hat mich vor dem Busch gewarnt. Eine falsche Bewegung, haben sie gesagt. Und du verschwindest für immer. Ich habe Angst. Und Angst ist manchmal sehr nützlich. Ich sehe Luanda aus der Luft, durch die Wolken. Und einen Moment lang bin ich wieder glücklich. Als ich gestern auf dem Londoner Flughafen meine Tochter in den Armen hielt, ist mir fast das Herz gebrochen. Sie weinte so heftig, dass ich dachte, sie würde an meiner Brust zerschmelzen. Jetzt verschwimmt ihr Gesicht langsam mit der Bucht, die ich vom Flugzeug aus weit unter mir sehe. Und mit einem Mal ist es, als könnte ich in meine Zukunft blicken. Mit einem Mal weiß ich, diesen Ort dort unten, den verlässt du nicht mehr. The Cape Town Kitten always get the gist. Da singt er, während er Wache schiebt. Sir? Gutes Zeichen, Soldat. Das lobe ich mir, wenn meine Männer entspannt sind. Zigarette? Nein, danke, Sir. Nimm schon. Kennen wir uns irgendwoher? Ich glaube nicht, Sir. Ich kann nur nicht helfen. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns. Hat man ja manchmal bei bestimmten Leuten. Du erinnerst mich an Chais. Das wird sein, mein Cousin Chais. Zwischen Freitag und Sonntag machte der an die 5 Frauen klar. Kam mit jedem gut aus. Jeder mochte ihn. Sonnenschein eben. Gut 1,80, tadellos gebaut. Fantastischer Läufer. In der Schule hat er 100 Meter in 12 Sekunden geschafft. Lauter Einsamzeugnissen. Die Lehrer hatten Spaß mit ihm. Weißt du, was er gemacht hat, wenn sie ihn geschlagen haben? Er hat gelacht. Er brachte sie zum Lachen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Sogar seine Fürze haben geduftet, Mann. Mann, was ein Wichser. Reiskoteletten waren mit dem Lineal abgemessen. Nein, das ist wohl doch nicht so deine Art. Ich wünschte, ich hätte Koteletten, Sir. Erzähl mir was Neues. Etwas, was ich noch nicht weiß. Was? Ich verstehe nicht, Sir. Erzähl mir was Neues, was ich noch nicht weiß. Errol Flynn hat einen riesigen Schwanz, ja? Ja, schon gut. Entschuldigung, das wissen Sie. Aber Errol Flynn, ja, der hatte so einen Riesenschwanz, dass er sich den ans Bein gebunden hat. Und wenn ein Mädchen vorbeispazierte, da hat sich sein Bein gehoben. Ich warte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Sie wollen, Sir. Erzähl mir was Neues. Weil Ihnen langweilig ist, oder warum? Erzähl mir was Neues, du stinkendes Stück Scheiße. Oder ich ramm dir dein hübsches, blondes Köpfchen in den Arsch hoch. Die Jungs in der Einheit haben große Angst vor Ihnen, Erzähl Sir. Mir was Neues! Ich nicht. Okay. Guter Anfang. In der Offiziersausbildung haben Sie zu uns gesagt, red zu den Männern, nicht mit ihnen. Ich habe drüber nachgedacht. Denken ist nicht gerade üblich in der Armee, was? Aber ich habe es trotzdem gemacht, habe drüber nachgedacht. Wenn ich im Busch bin und so ein Typ könnte mir das Leben retten und ich habe ihm aber vorher nie in die Augen gesehen, dann überlegt er sich vielleicht zweimal, ob er mir aus der Scheiße hilft. Ich habe gehört, du bist so eine kleine Berühmtheit, hm? Dass du den Landesrekord in Gefahr bringst. Ja. Es gibt nur eine Frage, die du dir stellen musst, Kleiner. Bist du schneller als eine Kuh? Hey, unsere Jungs sind da. Ferien in Angola. Angeblich tummeln sich Millionen von Kubanern nördlich der Grenze. Unvorstellbar. Angst? Wovor, Sir? Action. Action? Ich glaube nicht, Sir. Wovor hast du Angst? Ameisen. Ja, die großen Roten, die einem in die Eier beißen. Im Busch ist Angst alles. Die Angst ist überall, sogar deine Scheiße riecht danach. Also Augen auf, Soldat. Jenseits der Grenze schnürt der Feind dir die Luft ab. Zwei Männer. Zusammen sind wir ein seltsamer Riese, der sich still durch den Busch bewegt. Ein Schwarzer hockt auf seinem weißen Pferd. Wir sind vereint in der Angst, in meinem Blut, das unsere Körper verkrustet. Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock Oh, oh. Mein Gott. Oh, ich breche auseinander bei jedem einzelnen Schritt, den du machst. Sprichst Englisch? Ja. Dann hör mir mal zu. Ja? Halt die Klappe, ja? Red einfach nicht mit mir, okay? Hey, ich glaube, ich muss mal pinkeln. Dann mach dir in die Hose. Ich kann jetzt nicht anhalten. Nichts? Da kommt nichts. Nichts? Warum? Reiß dich zusammen, Mann. Klappe halten. Sag mir. Ich bitte dich. Sag mir, du musst mir sagen. Na gut, in Gottes Namen. Du hast was von deinem Equipment verloren. Dein einer Hoden fehlt. Verdammt, ich bin kein Arzt. Was habe ich verloren? Tut mir leid, Mann. Ehrlich. Aber los, warte mal. Wie bitte? Bring es mir bei. Was denn? Das Lied. Diese Melodie. Ja? Das Lied, das du summst. Heaven's Door? Ja. Knocking on Heaven's Door? Bring es mir bei. Lass den Kaffee runter. Ich kann mir keinen Millimeter mehr bewegen, Sir. Keinen Millimeter. Meine Güte, wir kleben aneinander. Halt dich fest. Ich muss mich hinsetzen. So, mein schwarzer Freund. Was macht ein kleines Mädchen wie du an einem so hässlichen Ort? Och? Ich fürchte, ich habe deine Brille kaputt gemacht. Lass mal sehen. Garland and Aitchison, Oxford Street. Soldat, was glaubst du? Shoppen die Bimbos in London? Sir, ich glaube, wir sind auf fremdem Terrain. Sollten wir ihn nicht erst zurückbringen, Sir? Dein Job, Soldat. Sir, ich... Halt's Maul! Ich bin jetzt ein Jahr lang hier in der Gegend und ich würde sagen, du bist nicht von hier. Ich würde sagen, du bist noch nicht mal aus diesem Land. Ich verwette meinen Arsch, dass du auch aus Südafrika bist. Also was zum Teufel machst du hier? Keine Diskussion jetzt, Alter. Beantworte meine Frage, oder du sagst gar nichts mehr. Pass auf ihn auf, Soldat. Ich brauche frische Luft. Seine Wunde stinkt zum Himmel. Ich kann nichts für dich tun. Hier, trink einen Schluck. Er braucht deine Anerkennung. Merkst du das? Aufhören, mit mir zu reden. Okay. Lass es einfach. Ich weiß auch nicht, was sich hier abspielt. Aus irgendeinem Grund lässt er dich am Leben. Wenn das so bleiben soll, dann halt die Klappe! Bring mich nicht in Schwierigkeiten. Wir sind in der Todeszone. Wenn du unbedingt reden musst, dann red mit ihm. Erzähl ihm irgendwas. Heiße den Tod. Geh den Tod. Jesus, Maria, du bist ziemlich schwer. Ich habe niemand darum gebeten, mich zu tragen. Scheiße, du verwirrst mich noch. Besser so. Wie alt bist du? Ach, komm, Alter, hör auf. 20. Du hast ein sehr junges Gesicht. Jetzt fang mich damit wieder an. Was machst du hier? Du bist weit weg von zu Hause. Das ist das kleinere Übel. Was wäre das größere gewesen? Knast. Und du findest, das hier ist das kleinere Übel. Hast du meine Zelle mit den Zeugen Jehovas geteilt? War das einer von deinen Witzchen, Soldat? Nein, Sir. Er hat einfach gelacht, Sir. Einfach so, Sir. Aber er hat nur gelacht. Einfach so, ja? Ja, Sir. So ist es, Sir. Darf man mitlachen? Lass ihn runter. Oh, Vimbuniani. Was? Oh, wie was? Oh, Vimbuniani. Sowas. Der Kerl kann sprechen. Was für ein Schnitt! Ich gehe nachsehen. Bleib bei. Die Zeugen Jehovas, sagst du? Für sie bleibt der Himmel geschlossen. Sie glauben, sie sind verdammt dazu, auf der Erde herumzukriechen, bis sie in eine andere Seele schlüpfen können. Du darfst nicht nachgeben. Du musst jetzt aufhören. Ich bitte dich, nicht mehr mit mir zu sprechen. Das ist Teil seines Spiels. Wenn er das rausgeht, dann wird er dir etwas antun. Wir werden ihn davon abhalten. Etwas Schreckliches. Bitte, sprich mit jetzt mir. Jetzt hör auf! Aber ich muss doch mit irgendwem sprechen. Es gibt eine Verbindung zwischen uns. Sie war immer schon da. Wir haben 20 Jahre darauf gewartet, uns zu begegnen. Das ist eine große Gelegenheit, Soldat. Lass sie nicht verstreichen. Erzähl mir von dir. Aber warum? Weil du alles bist, was ich habe. Schnauze! Du stammst aus England, nicht wahr? Deine ganze Familie. Soweit du weißt, oder? Meine jüdische Großmutter. Du hattest Privatunterricht. Dir fällt alles leicht. Das war immer so. Ich habe Glück gehabt. Werde ich am Leben bleiben? Ich weiß es nicht. Du kannst es mir ruhig sagen. Ich bin kein Arzt. Aber du warst dabei. Wenn du Hilfe bekommst, dann wirst du... Bist du aus Südafrika? Das kann ich dir nicht sagen. Hey... Deine Spielregeln sind nicht besonders fair. Nur zu deinem Schutz. Bist du ein Zulu? Ich kann's dir nicht sagen. Was hast du da gemacht in dieser Hütte? Ah, okay. Das kannst du mir wahrscheinlich auch nicht sagen. Magst du Sex? Das kann ich dir allerdings sagen. Bist du vom ANC? Frag mich was anderes. Mein Gott, was willst du von mir? Was machst du da mit dem Stein, verdammt nochmal? Keine Angst. Ich schnitze eine Figur für meine Tochter. Immer, wenn ich wegfahre und irgendwo Holz finde, schnitze ich hier was. Das hier wird ein Soldat. Ein ganz besonderer. Er salutiert. Die Fleischers werden nervös. Lass es verschwinden. Wir ändern die Richtung. Sir. Wie weit sind wir noch von der Grenze, Sir? 25 Kilometer. Ovim Bunyani, ja? Hä? Blutsauger. So denkst du also über uns. In ganz Afrika wimmelt es von Kommunisten und ihr Idioten, haltet denen auch noch euren Arsch hin, was? Wir sind hier auf einen wirklich großen Fisch gestoßen, Soldat. Einer von unseren eigenen Landsleuten schleicht im Busch rum und kriecht der Swapo hinten rein. Ein Skorpion unter Schlangen. Nur ein kleiner, niedlicher Hoden ist übrig geblieben, Mann. Das heißt, kann man da noch von Mann sprechen? Wohl eher nicht. Sir. Tut's weh? So ein Jammer aber auch. Meinst du, du wirst jemals wieder kommen? Na, bleib dir die Luft weg. Ja? Oh je. Denk nach. will Fakten. Pronto. Wie viele von Castros Leuten sind hier in Angola? Wie viele? Ich habe gar nicht gewusst, dass so ein Hoden so platt werden kann. Aber gar nicht zwischen den Fingern. Erstaunlich. Um Himmels Willen, Sir. Schau hin, Soldat. Schau hin. Er ist ohnmächtig, Sir! Was hat er dir erzählt? Ich konnte ihn nicht verstehen. Hat er Xhosa gesprochen? Ja, so hat es sich wenigstens angehört. Warum willst du kein Offizier werden? Was? Du hast mich genau verstanden. Warum fragen Sie mich das jetzt? Antworte einfach, Soldat. Ich will keine Camps leiten. Ich will reisen. Das ist alles? Ja, das ist alles. Schade. Hättest du einen guten Offizier abgegeben? Wie Sie? Ich sag dir was, du bist ein Mann, Soldat. Was man von ihm da nicht mehr behaupten kann. Schmelzen, Soldat. Wir verschmelzen mit der Nacht, mit Afrika. Wir schmelzen ineinander. Wir sind ein Leben, ein Herz. Runter! Du und der Kaffer hinter den Hügel! Sollen Sie mich da erschießen hier? Ist mir doch egal. Ich bin lieber tot als diese kleinen roten Scheißkerle hier. Zurück! Nein. In Deckung, runter! Lass mich los! Runter! Lass mich los! Verdammter Idiot! Lassen Sie mich los! Sie fressen mich! Sie halt fressen Maul. Mich! Halt's Maul! Ich hab Sie nicht gebeten, mich zu retten! Halt dein verdammtes Maul! Mein ganzer Körper brennt. Das ist 5-5er Artillerie. Unsere eigenen Leute schießen auf uns. Das kann doch nicht sein! Mein Körper das kann nicht brennt. Sein! Es tut mir leid, sie sind überall auf deinem ganzen Körper. Sie fressen dich. Hey, weg mit euch. Weg mit euch. Es tut mir so. Hey, wach auf, Alter. Hey, bitte, du weißt, was vor sich geht, oder? Ich meine, was soll das? Wir jagen uns selbst in die Luft. Was passiert hier? Wir haben gesagt, hey, hör auf! Halt dir die Jacke vor den Mund. Sonst wirst du ohnmächtig. Halt dir die Jacke vor den Mund. Du musst in deine Jacke. Also ist gut. So ist gut, ja. Gut, gut. Zu viel Sauerstoff im Blut. Du musst dein eigenes Kohlendioxid einatmen. Gut, gut, Junge. Gut, mein Junge. Gut. Ja. Ich dachte, du bist tot. Wo ist der Rest unserer Einheit? Warum tut er das? Gott, meine Beine. Meine Beine sind in der Mitte durchgebrochen. Ich kann dich nicht mehr tragen. Abmarsch! Ich kann einfach nicht mehr. Doch. Doch, und du weißt es. Raus! Komm auch. Ich kann nicht mehr. Komm. Dad. Komm auch. Hilf mir. Komm. Bitte. Hilf mir, Dad. Es ist nichts mehr da. Kein Blut mehr im Herz. Nichts. Entspann dich. Lauf durch die Zielgerade. Lauf. Ich habe keine Angst vor dem Schuss. Ich habe keine Angst. Lass einfach alles los. Lass einfach los. Warte. Warte. Warte. Ananasbier. Selbst gebraut. Warte. Ich helfe dir. Weißt du übrigens, wie Sindbad den alten Mann losgeworden ist? Erstmal hat er ihn betrunken gemacht. Und dann hat er ihm mit einem Stein das Hirn aus dem Kopf geschlagen. Stimmt, genau. Was soll das werden, Soldat? Vielleicht ist es besser, wenn Corporal Eckers jetzt mal den Kaffee trägt. Nein, Sir, das geht schon. Hab mich dran gewöhnt. Gut. Man sagt ja, du läufst wie der Wind. Das wirst du auch müssen. 3 FAPLA-Kolonnen kommen aus dem Norden direkt auf uns zu. Im Süden sitzt eine kubanische Einheit. Es gibt nur noch einen Weg raus. In der Nacht starten wir durch. Sir, die gesamte Armee hat den Rückzug angetreten? Ja. Die gesamte Armee hat den Rückzug angetreten. Bring ihn zu dem Hügel da! Jetzt hat er endlich einen Grund, mich umzubringen. Er wird dich nicht umbringen. Du bist viel zu einflussreich. Er glaubt, ich bin ein General. Und? Bist du einer? Los, komm. Aufsitzen, bitteschön. St. Christopher oder Sindbad? Da hinten. Heaven's Door. Hinter dem Hügel ist zu Hause. Na, jetzt ist er fertig. Zeig mal her. Wow. Sogar mit Helm. Ja, das sieht gut aus. Wie hast du das geschafft? Das Holz war nicht besonders hart. Nein, du bist aufgestanden. Ganz allein. Ja. Ja, ich stehe. Du wirst es schaffen. Na los, komm. Okay. Ich weiß es. Knock, knock, knocking on heaven's door. Gibt's eine zweite Strophe? Keine Ahnung. Das Lied hat nur eine Strophe. Alter, weiß ich halt nicht mehr. Ja, komm, dann denk nach. Mama put, ja, genau. Ja. Mama put my guns in the ground. Guns in the ground. Weiter. I can't use them anymore. Geht's weiter? That long black cloud is coming down. Ja, cloud's coming down. Cloud's coming down. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh! Bist du okay? Ja. Ich bin ja weich gefallen. Ich kenne einen Witz. Der wäre? Worauf sind Kubaner scharf? Na? Schweinsbraten. Was ist daran komisch? Immer schön bremsen, wenn dir ein Schwein vors Auto läuft. Weil hinter jedem Schwein rennt ein Kubaner her. Weißt du, wie viele von denen hier sind? George, Tausende und Abertausende. Und alle haben eine Schwäche für Schweinsbraten. Was zum Henker war das? Da sind sie. Da sind sie, die Kubaner. Und wenn eure Armee sich komplett zurückgezogen hat, wird sich alles wenden. Und euch wird klar werden, dass auch ihr nicht unbesiegbar seid. Hör mal zu, das hier ist nicht mein Krieg. Weißt du eigentlich, was dein Land hier angerichtet hat? Weißt du das? Bist du ein Mann? Was bist du eigentlich? Hör mir zu, Josh. Jedes Land auf der Welt weiß, dass die südafrikanische Armee in Angola steht. Außer einem Land. Und das ist Südafrika selbst. Du gehörst nicht hierhin. Und wenn du hier stirbst, wird man deiner Familie irgendeine Lügengeschichte auftischen. Sie sagen euch nicht die Wahrheit. Und das ist ihre Geheimwaffe. Jetzt pass du mal auf, Alter, ja? Hör auf, mich zu belehren, ja? Was glaubst du, was du bist? Ein Heiliger oder was? Ich habe eine Maharaj-Speiche in die Kehle gerammt, als ich 18 war. Ich habe zugeschaut, wie das Blut aus dem Loch in seinem Hals hervorgeschossen ist. Ich habe sein ganzes Geld gestohlen. Meinem todkranken Vater habe ich nichts davon gegeben. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet mit einer derselben Frau. Aber geliebt habe ich sehr viel. Ich habe Kinder, die ich nicht einmal gesehen habe. Meine Tochter Lilly ist 8 Jahre alt. Ganze 3 Monate davon habe ich mit ihr verbracht. Höchstens. Ich bin ein Sünder. Soldat. Und wie das Schicksal so spielt, nimmst du mir gerade meine letzte Beichte ab. Ich hätte dich nicht so beschimpfen sollen. Es gibt nicht viele, die das getan hätten, was du in den letzten 3 Tagen für mich getan hast. Vergiss es. Es ist nur der Schmerz. Ich fürchte, ich werde reden. Dann denk dir was aus in Gottes Namen. Erzähl ihm irgendwas. Es ist nicht sein Job, dich auszuhorchen. Wer bist du, verdammt? Er hat mich auch gequält, aber warum sollte ich ihm deshalb auch nur irgendwas erzählen, ne? Du redest. Aber du erzählst nichts, oder? Na, Papa hat vielleicht den Buschkoller, aber er ist ein schlauer Hund. Und ich glaube, du bist tatsächlich ein General. Oder? Einer von den wichtigen Leuten. Also warum erzählst du mir nicht die Wahrheit? Ich kann nicht. Es ist besser für dich und für andere auch, glaub mir. Also erzähl du mir deine Wahrheit. Das hier ist alles, was ich kenne. Das hier und du. Vor einer Woche musste ich eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass ich kein Südafrikaner bin. Ich stecke jetzt in einer amerikanischen Uniform. Mein Vorgesetzter versucht, mich fertig zu machen. Ich habe mich mit einem schwarzen Terroristen angefreundet. Und jetzt sag du mir mal, was die verschissene Wahrheit ist, ja? Sag's mir! Ruf ihn Bunyani. Ruf ihn Bunyani. Sie haben alles gehört, Sir? Alles. Sir, ich... Hast du ihn gefickt, Soldat? Jedenfalls hat er dich gefickt, so viel ist sicher. Sir, er hat mir nichts erzählt. Er redet einfach nur Scheiße von morgens bis abends. Aber sicher, Scheiße. Tiefschwarze Scheiße. Wenn wir nicht im Morgengrauen in Okavango sind, dann sind wir erledigt. Das ist die schlechte Nachricht. Ich sehe, du bist ganz versessen darauf, die Gute zu hören, Soldat. Die Gute ist, du bist wieder solo. Ohne diesen verstunkenen schwarzen Lappen im Nacken. Wir sollten schnellstens nach Hause. Und wenn wir da sind, dann kannst du sagen, du hast etwas wirklich Großes für dein Land getan. Nimm den Revolver. Los! Das ist nicht meine Waffe, Sir. Ich weiß. Aber sie macht weniger Lärm. Und jetzt? Warte, bis irgendwo Schüsse abgefeuert werden. Und dann tu's. Was denn? Nein, das nicht. Halt den Revolver an seinen Kopf und drück ab. Nein. Nein, Mann. Nimm es als Geschenk, Soldat. Das mache ich nicht. Von mir für dich. Nein, niemals. Es ist ein Befehl. Ja, aber warum denn? Das ist doch Wahnsinn, das Sir. Das ist Krieg. Mach's. Für Ruhm und Ehre, Soldat. Dieser Kerl da ist ein ANC-Aktivist. Eine Exekution wäre zu viel der Ehre. Sir, ich kann sowas nicht. Das können Sie nicht tun. Wie können Sie sowas tun? Wenn du dich widersetzt, informiere ich das Verteidigungsministerium und ich erzähle Botha persönlich, wie du dich mit ihm verbrüdert hast. Ich erzähle es Botha persönlich, dass du den Feind gevögelt hast. Bitte, Sir, nein. Und das wär's dann gewesen. Ja, dein allerletztes Rennen, Blondie. Entscheide dich. Du hast 2 Minuten. Oh Gott, das ist die Hölle, das ist die Hölle. Das ist es, was er gewollt hat. Von Anfang an. Aber warum? Er ist schon da in der Hölle. Er will nur, dass wir dorthin kommen, wo er schon seit langem ist. Was soll das heißen? Hören zu. Wenn ich zurückgehe, werden sie mich foltern. Warum passiert das alles hier? Warum passiert das? Sieh mich an, komm. Da. Nimm den Soldaten, den ich geschnitzt habe. Aber wozu denn? Isekumuso. Ein Andenken. Gib ihn Lilly, meiner Tochter. Sag ihr, durch dieses Stück Holz werde ich bei ihr sein. Sie lebt in London mit ihrer Mutter. London? Du wirst sie schon finden. Tust du das für mich? Ja, natürlich. Das werde ich machen. Ich verspreche es. Ja, gut. Erzähl ihr. Erzähl meiner Familie, wie ich gestorben bin. Und diesen Ort hier, diesen Punkt, behalt ihn gut im Gedächtnis. Sie werden wissen wollen, wo. Nein, nein. Du hast keine Zeit mehr. Nein. Das hier, all das geschieht aus einem bestimmten Grund. Scheiße, nein, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Grund. Es kann nur eine Bedeutung haben, wenn man weiß, warum. Warum es dazu gekommen ist. Und jetzt, Josh, nein. Josh, Jesus. Josh, jetzt nimm dir ein Herz. Daddy, nimm meine Hand, nimm meine Hand, hier. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Josanna. George, Josanna. Ich bin doch nicht so mutig, wie ich dachte. Sing es mir vor. Das Lied. George. That long black cloud is coming down. Sing, Weißer, sing. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Vergib mir. Aber Kuno, Baka Josiah. Mr. Gilmore, Sie sind einer der wenigen weißen Soldaten, die auf uns zugekommen sind. Ihr Mut ist beachtlich. In diesem vorliegenden Fall sind Sie zugleich Opfer als auch Vollstrecker. Joshua Anthony Gilmore, bitte erheben Sie sich. Die Wahrheitskommission hat bezüglich der Ereignisse in Angola, die in der Hinrichtung des Brigadiers George Lindelani Josanna gipfelten, beschlossen, Ihnen vollständige Amnestie zuzusichern. Allerdings, und ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören werden, hat Mr. Josannas Tochter sich geweigert, dies zu akzeptieren. Mr. Gilmore! Mr. Gilmore! Susanna. Bitte. Warten Sie. Nein. Miss Susanna, bitte. Es muss schrecklich gewesen sein, sich das alles anzuhören. Ich habe nur versucht, es Ihnen begreiflich zu machen. So viel wie möglich zu erklären. Es ist mir nicht gelungen. Ich weiß, er hat es mir befohlen. Das ist keine Entschuldigung. Ich habe einfach nicht den Mut gehabt, Nein zu sagen. Ich bitte Sie nicht um Vergebung. Wie könnten Sie mir auch vergeben? Ich will nur etwas tun. Irgendetwas. Ich versuche, die Vergangenheit ans Licht zu holen. Und ich will mich entschuldigen für das, was ich getan habe. Bitte? Sie wollen was? Bitte. Sie reden von Mut? Nach 20 Jahren. Das sind Dinge gewesen. Mein Leben hat... Ich war 9 Jahre alt, als er starb. Und jetzt bin ich 30. Was haben Sie gemacht in all der Zeit? Rennen gelaufen? Nachgedacht? Gewartet? Auf den passenden Zeitpunkt? Den passenden Zeitpunkt für Sie, Mr. Gilmore. Was wollen Sie? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit will ich. Gerechtigkeit? Ja, ich habe denen gerade alles gesagt. Jetzt will ich Papa Lodran kriegen. Wozu soll das gut sein? Für mich? Für meinen Vater? Für uns alle? Nein. Bitte? Nein. Es ist für gar nichts gut. Sie wollen ihr Gewissen erleichtern, das ist alles. Und ihrem sauberen Kollegen wird man nichts anhaben können. Für den Fall, ja? Da habe ich bereits einen anderen Plan. Leute wie Sie, die ändern sich nicht. Sie haben nicht das Recht, irgendetwas zu tun, das mich betrifft. Verstehen Sie? Sie wissen gar nichts über mich. Doch. Ich weiß, dass Ihr Vater Sie geliebt hat. Sie nehmen sich heraus, mir das zu sagen. Das bin ich ihm schuldig. Er hätte nicht gewollt, dass... Natürlich nicht, aber er ist tot. Was soll ich denn tun? Ach, gehen Sie nach Hause. Als freier Mann. Reue hat etwas sehr Luxuriöses, nicht wahr? Da stehen Sie vor mir, quick, lebendig, gut gekleidet und sagen, es tut mir leid, dass ich Ihren Vater abgeschlachtet habe. 20 Jahre zu spät. Und jetzt wollen Sie das der ganzen Nation erzählen? Rührend. Aber halten Sie mich da raus, bitte. Dafür bin ich nicht hergekommen. Aber wozu sind Sie dann hier? Ich bin in Vertretung der Josanas hergekommen. Wir sind eine große Familie und uns allen müssen Sie antworten. 60 Kilometer nördlich von Rundu, an der Grenze zu Namibia, befinden sich die Naudila-Fälle. Wenn Sie mit dem Rücken zum Wasser stehen und nach Norden sehen, schauen Sie direkt auf einen Hügel. Um Fuße dieses Hügels habe ich Ihren Vater erschossen. Danke. Das ist 20 Jahre her und es werden sich neue Hügel gebildet haben. Alte werden verschwunden sein. Den exakten Ort, Mr. Gilmore, den exakten Ort, würden Sie ihn wiederfinden? Wenn ja, dann bringen Sie mich dorthin. Bitte. Du musst in deine Jacke atmen. Alles, Miss Susanna, alles. Aber das nicht. Ja? Hä? Sind Sie es? Hallo? Sir? Schöner Anblick bin ich nicht, was? Hallo, Soldat. Jetzt anklopfen soll, fast hätte ich dich erschossen. Dieser Revolver hier ist gut für meinen Blutdruck. Wie hast du mich gefunden? Ihre Frau hat mir gesagt, wo Sie stecken. Ach ja, meine Frau. Hilft, wo sie kann. Aha. Nächste Woche wird das hier alles stillgelegt. Der älteste Rangierbahnhof in ganz Afrika. Früher war er im Hafen angeschlossen. Ja, alles Mögliche ist hier angekommen. Geburtsstoffe, was weiß ich. Jetzt kriegen wir Nintendo aus Thailand, CDs aus Burma und Pornos aus Chile. Die Zeiten ändern sich. Ach ja, ist das so? Ja. Ändern sich die Zeiten? Ja, hast du dich auch geändert. Halt! Wovor haben Sie Angst? Vor Knarren zum Beispiel. Tasche auskippen, bitte. Wahrheitskommission. Klingt komisch, oder? Ich glaube kaum, dass die Wahrheit kommissioniert werden kann. Als würde man einen Geier bitten, das Aas wieder auszukotzen. Mein Brief hat also nicht gewirkt. Ist das hier für mich? Für gehaltvolle Lektüre bin ich ja immer zu haben. Marx, Hesse, Freud. Als wir uns kennenlernten, war es immer nur Batman. Heute habe ich eine Schwäche für gehaltvolle Lektüre. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit, um all das zu lesen, was ich noch nicht genossen habe. Ja, stimme. Die ganzen 20 Jahre lang war sie in meinem Kopf. Manchmal, wenn ich Besuch hatte, mitten im Gespräch, war sie plötzlich da. Gespräche. Du machst dir keine Vorstellung, wie sehr ich mich danach sehne. Ich habe keine Freunde. Die einzigen, die ich hatte, die haben sich verdrückt, gerade als mein kleiner Laden endlich anfing, was abzuwerfen. Na? Nicht zu fassen, wie schnell das ging. Gerade lief der Laden noch unterm Bomb. Als Mandela rauskam, haben die Leute einfach aufgehört, bei mir einzukaufen. Von einem Tag auf den anderen. Um die Zeit habe ich angefangen zu saufen. Du weißt, warum ich zurückgekommen bin. Warum ich jetzt hier stehe. Bestimmt nicht, um mir dein dämliches Gejammer anzuhören. Was willst du, Danny? Gerechtigkeit. Valhalla. Was? So ist die Farm, auf der ich aufgewachsen bin. Das Paradies. Dann ist meine Mutter gestorben, als ich gerade mal 8 war. Es blieb uns nichts anderes übrig, als in die Stadt zu ziehen. Das ist mir sowas von scheißegal. Begreifen Sie denn nicht... Du willst mit mir reden? Dann hör mir zu. Oder ich blas dir das Licht aus. Du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt, Soldat. Gerechtigkeit, hä? Nichts. Nichts. Es gab nichts, wo ich Angst gehabt hätte. Nichts stand mir im Weg, als wir auf der Farm lebten, bevor wir wegziehen mussten. Bevor sie gestorben ist. Es war alles da, alles, als wir auf der Farm lebten, bevor wir wegziehen mussten, bevor sie gestorben ist. Und du kannst gar nichts darüber sagen. Schon gar nicht, dass es anders gewesen ist auf der Farm, weil du nicht da gewesen bist. Ich aber schon. Und das Einzige, was mich am Leben gehalten hat, die nächsten 8 Jahre, in denen ich Vater wurde, obwohl ich selbst noch ein Kind war, Jahre, die... Ich kann das nicht beschreiben, das, was mich am Leben gehalten hat. Das war die Army. In der Army war alles so, wie es sein sollte. Und wieder gut. Die Dinge wurden heil, sozusagen. Dinge, die in Stein gemeißelt waren seit meiner Geburt. Und da in der Army, in der Uniform... Muss ich wieder, wer ich bin. Seither hat sich die Welt auf den Kopf gestellt. Ich habe lange Zeit gebraucht. Jetzt sitze ich hier, 51 Jahre alt, und gucke Zügen hinterher. In einem Land, das all seine Versprechen gebrochen hat. Ich habe meine Familie verloren, ich habe meinen Job verloren. Mein Chef ist pechschwarz. Glaubst du wirklich, dass du mir Angst machen kannst? Nach allem, was wir durchgemacht haben und was ich durchgemacht habe, glaubst du, ich bepiss mich nur, weil du hier große Reden schwingst? Es war ein beschissener Krieg, du beschissenes kleines Arschloch. Was glaubst denn du, was es war? Was ich im Busch getan habe, habe ich getan, und zwar, weil es meine verdammte Pflicht gewesen ist. Und keine Kommission, kein Tribunal, kein Gericht der Welt wird jemals was anderes behaupten können, ob man mir nun mit Kameras droht oder mit dem Henker. Ich habe seit 20 Jahren das gleiche Bild im Kopf, jede Nacht. Ich sehe deinen Kopf, der explodiert wie eine Melone. So wie Josanas Kopf explodiert ist. Ich sage dir, was Versöhnung bedeutet. Nämlich, dass Schweine wie du frei herumlaufen und die gleiche Luft atmen wie ihre Opfer. Keine Geschichten mehr, verstanden? Deine armseligen Geschichten, die scheren mich einen Dreck. Begreifst du das? Du wusstest verdammt genau, warum du da warst. Und was du getan hast, das hast du auch gewusst. Du warst 30 Jahre alt. Du wusstest, was du tust. Und wenn nicht... Dann hätte ich es wissen müssen. Dann. Ja, und? Wen interessiert das noch? Keinen. Es ist egal, verstehst du? Merkst du es nicht? Diesem Land jedenfalls ist es scheißegal. Die haben hier wirklich andere Probleme. Jeder versucht, irgendwie auszukommen, zu überleben. Irgendwie. Was willst du? Was ich will? Gerechtigkeit. Bisschen spät für sowas. Warum musste George Josana ermordet werden? Im Namen von was? Kannst du mir das sagen, ja? Er war der Feind. Soldat. Ach, war er nicht! Verdammt! Du weißt genau, wer der Feind war. Ich und kein anderer! Du bist ein kleiner Wichser. Du bist immer noch ein kleiner Wichser! Ach, du Schwein! Ich bin immer noch ziemlich schnell, was? Wie fühlt sich das an, Sir? Sein Pistolenlauf an der Stirn. Alles in Ordnung da unten in der Magengrube? Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass er dich einfach nur benutzt hat? Weißt du, worauf er hinaus wollte? Hat er dir jemals gestanden, worauf er wirklich aus war? Er ist abgeknallt worden, wie ein Stück Vieh. Er hat uns zu sehr aufgehalten. Ich hatte die Verantwortung für die ganze Einheit. Das ist jetzt 20 Jahre her, George. Ich habe ihn allein getragen. 40 Kilometer habe ich ihn getragen. 72 Stunden lang hat er auf meinem Rücken geblutet. Und jede einzelne Sekunde davon hast du genossen, nicht wahr? Bis dir klar wurde, dass er das Spiel gewann, das du erfunden hattest. Hut ab, Josh. Du hast eine erstaunliche Fantasie. Glaubst du wirklich, dass du unschuldig gewesen bist? Was hast du denn seither so getrieben? Na? Ich werde es dir sagen. Du hast dir furchtbar leid getan die ganze Zeit über. Er ist tot, Mann. Tot. Geht das in deinen süßen Kopf rein? Er ist längst verfault. Zusammen mit den anderen. Mit allen anderen. Viele davon hatten deine Hautfarbe. So war es nun mal. Fühlst du dich jetzt besser? Er hat für etwas gekämpft. Genau wie ich. Und du? Wofür hast du gekämpft? Für ein reines Gewissen? Vergiss es. Denn wenn du auch noch so sehr zappelst, du warst dabei und du bist ein Teil davon. Damit wirst du verdammt nochmal leben müssen, und zwar für immer, Josh. Wir sitzen fest im Busch, an genau dem Ort, an dem es passiert ist. Du und ich, wir beide, in aller Ewigkeit, verstehst du? Und wenn wir vor Gott treten, irgendwann, dann kommst du nicht besser weg als ich. Hier. Er hat mir das hier für Sie mitgegeben. Damals. Was? Versprochen ist versprochen. Ich habe 20 Jahre gebraucht, aber jetzt haben Sie sie endlich. Ich habe ihm schwören müssen, dass ich ihm diesen kleinen Holzsoldaten geben werde. Für wen war der Mr. Gilmore? Für Sie oder für mich? Ich kam kaum vor in seinem Leben. Alle haben ihn geliebt, aber er liebte Schwierigkeiten. Manchmal habe ich ihn gehasst, weil er diese Entscheidung getroffen hatte. Weil er sich Leuten wie Ihnen ausgeliefert hat. Ein Mörder, der Geschenke bringt. Aber er muss Ihnen vertraut haben, sonst hätte er Ihnen das hier nicht gegeben. Sie kannten ihn, aber nicht so gut, wie Sie denken. Er war sehr mutig. Er war ein großartiger Mann und er liebte mich. Aber er war nie da. Und was Sie betrifft, wir sind einander begegnet. Das ist passiert. Es ist offiziell passiert. Dafür danke ich Ihnen. Aber das, worum Sie mich wirklich bitten, das werden Sie niemals bekommen. Von mir nicht und auch von keiner Wahrheitskommission. Im Grunde wissen wir beide, dass es nur eine Person gibt, zu der Sie sprechen müssen. Und das ist mein Vater. Hören Sie auf zu laufen. Laufen Sie nicht mehr davon. Da. Da ist es passiert. Ich bin ein Kind. Und ich spiele mit meiner Mutter. Mama. Okuba, wo sage, Uchlangane no Baba, Ngabe, Kwesikani. Was wäre gewesen, wenn du Daddy nicht kennengelernt hättest? Wäre ich trotzdem da? Mit den Jahren ändern sich die Fragen. Was wird geschehen? Warum sterben Leute? Die Fragen ändern sich. Aber die Antwort meiner Mutter ist immer dieselbe. Und nie reicht sie mir aus. Ntanami, Akiko Muntu, Ngavimba Kweseke. Ein einziges Mal bin ich mit dieser Antwort zufrieden, weil sie mir Hoffnung gibt. Meine Frage stelle ich ihr an dem Tag, als ich aus meinem Land fliehen muss, an dem Tag, als ich sie zum letzten Mal sehe. Wird es jemals Gerechtigkeit geben? Frage ich meine Mutter. Und ich frage sie so, wie ein Erwachsener manchmal seine Eltern etwas fragt, wenn er für Momente wieder ein Kind ist. Wird es jemals Gerechtigkeit geben? Für all die, die sterben mussten, frage ich. Meine Mutter nimmt mein Gesicht in ihre Hände und sieht mir in die Augen. Und dann wiederholt sie ihre Worte, ihre immer gleiche Antwort. Ntanami, Akeko Umuntu, Ungavimba Kwenseke. Niemand kann aufhalten, was sein soll. Dann tut sie etwas, was sie schon lange nicht mehr getan hat. Sie spricht zu ihren Vorfahren, zu den Toten, die Frieden gefunden haben. Sie spricht zu ihrem Vater, zu seinem Vater, zu ihren Brüdern. Sie bittet alle Männer der Josana-Familie um Fürsprache. Sie bittet sie, den verschrumpelten Leibern unter der Erde Frieden zu bringen. Und dann bittet sie um noch etwas. Sie bittet die Toten in unserer Familie um eine Last. Um eine Last in den Herzen derer, die Unschuldige ermordet haben. Sie bittet sie um eine Last, die so schwer ist, dass nur Gerechtigkeit sie erleichtern kann. Dann sieht sie mich an, meine Mutter. Das Gesicht voller Tränen, aber sie lächelt. Und zusammen wenden wir uns an unsere Vorfahren. Und zusammen sprechen wir mit den Toten. Nina Bakomushe Osheme. Nina Bakomushe Osheme. Basigi Bekwani Hebele Buti Seimanu. Kungabinda Basaluto. Saluto. Nina Bolonze Lwenyosi. Esindala. Esingeni Sengotingo Lenko Sazana. Nina Bakosi Sila Sesa Kabul. Kungabinda basaluto, saluto. Nina bolonze lwenyosi, ezindala. Hem, hem, yeah, yeah. Hemd, Hemd, yo, yo, yo. Hemd, Hemd, yeah, yeah, yeah. Hemd, Hemd, wo, wo, wo. Hemd, yele, yele, yele. Hemd, ay, ay, ay. Hemd, wo, lo, lo. Hemd, wo, lo, lo. Hemd, yele, yele. Auf mit dir, alter Mann. Ich habe gewartet. Ich weiß. Ein Leben im Zwischenreich. Nein. Bloß in meinem Kopf. Ja. Ich habe einflussreiche Vorfahren. Wirst du mich hier rausholen? Ich werde es versuchen. Kein Rennen mehr? Kein Rennen mehr. Kein Warten. Kein Warten mehr. Gut. Es wird Zeit, sich die Vergangenheit anzusehen. Ja. Es wird Zeit. Hemd. Hemd. Hemd. Hemd. Hemd. Angola. Von Paul Herzberg. Aus dem Englischen von Mariana Lecki. Die Rollen und ihre Darsteller waren Josh, Max Urlacher, Papa Lo, Christian Brückner, George, Rudolf Kowalski, Lilly, Jele Brückner, sowie Matthias Klausner, Thomas Meinhardt und Karl-Heinz Tafel. Musik Sam Chabalala, Bernd Keul und Michael Küttner. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Claudia Katanek. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.